Erster Isaac ist alt. Er kann nicht gut sehen. Er ruft seinen Sohn Esau. Er sagt, mein Sohn. Esau antwortet, hier bin ich. Zweiter Isaac sagt, ich bin alt. Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Dritter, nimm deine Jagdsachen. Geh raus. Jage ein Tier für mich. Vierter, mach mir Essen, das ich mag. Bring es mir. Ich will essen. Dann gebe ich dir meinen Segen, bevor ich sterbe. Fünfter, Rebekka hört alles. Isaac spricht mit Esau. Esau geht jagen. Sechster, Rebekka spricht mit Jakob. Sie sagt, ich habe gehört, was dein Vater zu Esau gesagt hat. Siebter, dein Vater sagte, hol mir ein Tier. Mach mir Essen. Ich will essen. Dann gebe ich dir meinen Segen, bevor ich sterbe. Achter, mein Sohn, hör auf mich. Mach, was ich dir sage. Neunter, geh zu den Tieren. Hol zwei junge Ziegen. Ich mache Essen für deinen Vater. Er mag das Essen. Zehnter, du bringst das Essen zum Vater. Er isst. Dann gibt er dir seinen Segen, bevor er stirbt. Elfter, Jakob sagt zu Rebekka, Esau hat viele Haare. Ich habe keine Haare. Zwölfter, vielleicht fühlt mein Vater mich an. Dann merkt er es. Er wird wütend. Ich bekomme keinen Segen, sondern einen Fluch. Dreizehnter, seine Mutter sagt, der Fluch soll auf mich kommen, nicht auf dich. Hör auf mich. Geh und hol die Ziegen. Vierzehnter, Jakob geht. Er holt die Ziegen. Er bringt sie zur Mutter. Die Mutter macht das Essen. Der Vater mag dieses Essen. Fünfzehnter, Rebekka nimmt Esaus gute Kleider. Sie zieht sie Jakob an. Sechzehnter, sie legt Ziegenfelle um Jakobs Hände. Auch um seinen Hals. Jakob hat glatte Haut. Siebzehnter, sie gibt Jakob das Essen. Sie gibt ihm auch Brot. Achtzehnter, Jakob geht zum Vater. Er sagt, mein Vater. Der Vater fragt, wer bist du, mein Sohn? Neunzehnter, Jakob sagt zum Vater, ich bin Esau, dein erster Sohn. Ich habe gemacht, was du gesagt hast. Steh auf und iss mein Essen. Dann gib mir deinen Segen. Zwanzigster, Isaac sagt, wie schnell hast du das gefunden, mein Sohn? Jakob antwortet, ja, Gott hat es mir geschickt. 21. Isaac sagt zu Jakob, komm näher. Ich will dich anfassen. Bist du wirklich Esau oder nicht? 22. Jakob geht zum Vater. Isaac fühlt ihn an. Isaac sagt, die Stimme ist Jakobs Stimme. Aber die Arme sind Esaus Arme. 23. Isaac erkennt ihn nicht. Jakobs Arme sind behaart, wie Esaus Arme. So gibt Isaac ihm den Segen. 24. Isaac fragt, bist du mein Sohn Esau? Jakob antwortet, ja, ich bin es. 25. Isaac sagt, bring es her. Ich will von deinem Essen essen. Dann gebe ich dir meinen Segen. Jakob bringt das Essen. Isaac isst. Jakob bringt Wein. Isaac trinkt. 26. Isaac sagt zu Jakob, komm her und küsse mich, mein Sohn. 27. Jakob kommt näher und küsst ihn. Isaac riecht Jakobs Kleider. Er segnet ihn. Er sagt, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das Gott gesegnet hat. 28. Gott soll dir Tau vom Himmel geben. Und guten Boden. Und viel Korn und Wein. 29. Viele Völker sollen dir dienen. Du sollst der Herr über deine Brüder sein. Wer dich verflucht, soll verflucht sein. Wer dich segnet, soll gesegnet sein. 30. Isaac hat Jakob gesegnet. Jakob geht weg. Dann kommt Esau von der Jagd nach Hause. 31. Esau macht auch Essen. Er bringt es zum Vater. Er sagt, steh auf, mein Vater. Iss mein Essen. Dann gib mir deinen Segen. 32. Isaac fragt, wer bist du? Esau sagt, ich bin Esau, dein erster Sohn. 33. Isaac ist sehr erschrocken. Er sagt, wer war das? Wer hat ein Tier gejagt und es mir gebracht? Ich habe gegessen. Ich habe ihm den Segen gegeben, bevor du kamst. Er wird gesegnet bleiben. 34. Esau hört das. Er schreit laut. Er sagt zum Vater, segne auch mich, mein Vater. 35. Isaac sagt, dein Bruder war schlau. Er hat dir den Segen weggenommen. 36. Esau sagt, man nennt ihn Jakob, das ist richtig. Er hat mich zweimal betrogen. Zuerst mein Erstgeburtsrecht. Jetzt meinen Segen. Hast du keinen Segen mehr für mich? 37. Isaac sagt zu Esau, ich habe ihn zum Herrn über dich gemacht. Seine Brüder sind seine Diener. Ich habe ihm viel Korn und Wein gegeben. Was kann ich jetzt noch für dich tun, mein Sohn? 38. Esau sagt zum Vater, ist das dein einziger Segen, mein Vater? Segne auch mich, mein Vater. Esau weint laut. 39. Isaac sagt zu ihm, du wirst nicht auf gutem Land wohnen. Du wirst keinen Tau vom Himmel bekommen. 40. Du wirst mit deinem Schwert leben. Du wirst deinem Bruder dienen. Aber wenn du stark bist, wirst du frei sein. 41. Esau ist wütend auf Jakob. Jakob hat den Segen bekommen. Esau denkt, wenn mein Vater stirbt, töte ich Jakob. 42. Jemand erzählt Rebekka, was Esau gesagt hat. Sie ruft Jakob. Sie sagt, hör zu. Esau will sich rächen. Er will dich töten. 43. Mein Sohn, hör auf mich. Geh weg. Flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran. 44. Bleib dort eine Zeit lang. Warte, bis dein Bruder nicht mehr wütend ist. 45. Warte, bis sein Zorn weg ist. Bis er vergisst, was du getan hast. Dann schicke ich jemanden. Er holt dich. Ich will euch beide nicht verlieren. 46. Rebekka sagt zu Isaac, ich mag die Frauen hier nicht. Wenn Jakob auch eine Frau von hier heiratet, dann will ich nicht mehr leben.